Jo, hier ist Presh Dumbledore mit seinem krassen Flow. Checkt es aus. Go, go, go. Hier kommt mein krasser Flow. Das ist meine Flow. Ja, der Night Jam Show. Hier ist so eine schleimige Scheiße. Scheiße. Flüssiger Stuhlgang. Kick uns alle dran.